Hallo, Hossacast. Ja, in der Podcast-Szene ist es so, dass es eine schöne Tradition ist, dass man ab und zu mal einen Audiokommentar verschickt. Das heißt, im Klartext, ich habe mal hier meine Technik angeschmissen, um euch mal einen kleinen Gruß zukommen zu lassen. Ja, ich bin begeisterter Podcast-Hörer und immer auf der Suche nach Formaten, die interessant sind, und habe euch gefunden über den Sektor-Podcast von Fabian Meisenhölder. Der betreibt auch den Blog Theopop. Weiß ja nicht, ob ihr den kennt oder nicht, aber falls ihr es nicht wisst, ihr seid da als Podcast-Empfehlung gelistet. Ja, so habe ich euch gefunden. Zurzeit ist so, mein Brötchenjob ist der, dass ich Programmierer bin. Das gibt mir viel Zeit, Podcasts zu hören. Wenn du sowieso am Rechner sitzt, kannst du ja überall mal so ein bisschen reinhören, und ja, hab mich mal so Stück für Stück durch eure Folgen durchgearbeitet, und das muss ich echt sagen, also mit wachsendem Vergnügen. Hat mir also sehr viel Spaß gemacht, weil es ist wirklich so, in so vielen Dingen sprecht ihr mir aus dem Herzen. Kann eigentlich kaum Zufall sein, dass ich euch gefunden habe an der Stelle. Bei mir ist es so, die Musik ist bei mir quasi über den Genpool. Mein Vater ist auch Musiker, so auf den Lebensweg mitgegeben worden. Bin zweites Kind von fünf und in einer Baptistenfamilie aufgewachsen, und das hat natürlich nicht lange gedauert. Und da ist auch die Gemeinde damals aufmerksam geworden auf dieses neue Talent. Ja, dann bin ich wie viele andere auch so durch die Ups and Downs der christlichen Karriere gegangen. Ich kann mal ein paar Stichworte mal hier in die Runde werfen. Ja, Krippenspiel, Kinderchor, Praise and Worship, Zeltmission war ich dabei, Pro Christ, Jans Team, Pfingstjugendkonferenz in der Bibelschule Wiedenest, auch bekannt als die größte Eheanbahnungsinstitution in christlichen Kreisen, hätte ich jetzt beinahe böse gesagt. Ja, und natürlich, was dann auch kam, war das große Bandprojekt damals mit dem Schlagwort "Wir machen christliche Rockmusik". Ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, was dieser Begriff genau bedeuten soll eigentlich. Ich denke, es ist mehr so, es gibt Christen, die auch Rockmusik machen. So passt das für mich eigentlich besser. Ja, das habe ich mehrere Jahre gemacht, und ja, bleibt nicht aus. Irgendwann ausgebrannt, zynisch und total gelangweilt von der ganzen Geschichte, habe ich da in den Sack gehauen und ja, das Leben als in Anführungsstrichen nur Musiker mal so in vollen Zügen genossen. Ja, muss ich ehrlich sagen, hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie war immer so die Suche nach dem tieferen Sinn, und dann ging das los. Yoga, Meditation gemacht, Esoterik in verschiedenen Formen, Familienaufstellung nach Hellinger gemacht und was weiß ich, was noch alles dabei war. Ja, hat dazu geführt, so nach diversen Chakra-Reinigungen, Drogenexperimenten oder Rückführungsworkshop, habe ich festgestellt, Klaus, weißt du was, ohne den Chef da oben kommst du nicht wirklich klar. Ja, jetzt, wo ich euren Podcast gehört habe, habe ich mir so gedacht, wenn ich damals auf zwei Jungs getroffen wäre, die so drauf sind wie ihr beide, da hätte ich mir einiges ersparen können. Ganz, ganz ehrlich. Also, in diesem Sinne wollte ich einfach nur mal Danke sagen für euren Podcast. Gibt mir unheimlich viel. Ja, und ich grüße euch mal an der Stelle mit nur einem Hossa, denn ich denke mal, die drei Hossas, die bleiben selbstverständlich euch vorbehalten, gell? Also, liebe Grüße von dem Exil-Kölner aus Bayern, der Klaus. Servus.